Agenda Angela. Das handelt vom Finale der Agenda 2010. Entgegen anderslautenden Auskünften des deutschen Leitartikels hat der Vorstand der SPD am 1. Oktober 2012 beschlossen, die Amtszeit der Bundeskanzlerin um 4 Jahre zu verlängern. Ob die Damen und Herren Genossen wussten, was sie da taten? Sigmar Gabriel und Walter Steinmeier schon. Fern der geringsten Chance, Merkel im Herbst 2013 aus dem Amt zu wählen, ergriffen sie die Gelegenheit, ihren etwas dümmeren Mitbewerber Peer Steinbrück ins feindliche Feuer zu halten, wie Lucky Luke seinen Stetson. Nicht auszuschließen, dass die übrigen Genossen, die Propagandakompanie, Deckname die Medien, und ihr Helmut Schmidt, als sie den Kandidaten in dieses Finale lobten, auf ihr eigenes Geschwätz hereingefallen sind. Sie scheinen tatsächlich der Meinung, Kälber wählten ihren Metzger auch dann selber, wenn dem noch das Blut des rot-grünen Schlachtfests vom Messer tropft. Denn es war ja, soweit Politik überhaupt etwas am Kapitalbetrieb zu drehen vermag, der Steinbrück, der als Schröders Finanzminister den Auftrag, die alten, armen, kranken Landsleute zu enteignen und dafür die Reichen reich zu beschenken, mit Hingabe erfüllt hat. Die Agenda 2010, der Steinbrück dabei folgte, hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Was seit Beginn des zweiten Jahrzehnts die Tagesordnung bestimmt, ist ihr Resultat, das einem aktuellen Bericht der EU-Kommission zufolge so aussieht. 18,8 Millionen Menschen waren im November in den 17 Ländern der Eurozone arbeitslos. Zum Vorjahresmonat ist ihre Zahl um mehr als 2,01 Millionen gestiegen. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young sagen für die zweite Hälfte dieses Jahres einen Anstieg um weitere 1,2 Millionen voraus. In Griechenland und Spanien ist jeder vierte arbeitslos. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen stieg seit 2009 von 33 auf 42,5%. Die Einkommen der Haushalte nehmen ab, die Armut wächst, im Norden etwas langsamer, im Süden und Südosten umso schneller. Wem es schlecht geht, dem geht es immer schlechter, wem es besonders gut geht, dem geht es noch besser. Das gilt unter den Nationen wie unter ihren Klassen. Deutschland gehört mit 5,4% zu den Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Dass die Zahl von Schröders und Merkels Statisten heruntergefälscht ist, darf zum Zwecke des Vergleichs vernachlässigt werden. Die Zahlen der anderen sind es auch. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, so die Parole der Politiker und Lohnschreiber seit der Jahrtausendwende. Gleich nach der großen Wende von 1990 hatten die Fernsehphilosophen begonnen, alles Soziale als Überversorgung zu brandmarken und das menschliche Antlitz, das sie beim Kommunismus nicht gefunden hatten, am Kapitalismus zu entdecken. Als sollten Marx und Engels für ihren enthusiastischen Satz, die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt, mit 150-jähriger Verspätung von deren ideologischer Nachhut belobigt werden. Gewiss sind Gutmenschen eine evangelische Landplage, aber als wie liebenswerte Zeitgenossen erscheinen sie neben den zynischen Rittern vom Verdienstkreuz, den Denunzianten ihres gestrigen Geschwätzes, die, wenn der Zoch der Zeit kütt, die ältesten Kamellen in die Diskussion werfen. Das zu 482 Euro Regelsatz sich selbst verwirklichende autonome Individuum auf der einen, der guten Seite, den Sozialschmarotzer mit Anspruchsmentalität auf der anderen, der Bösen. Die Leistung, die sich wieder lohnen muss, oben, das Fördern und Fordern unten. Als Sadomasochismus wird in der Regel eine sexuelle Devianz verstanden, bei der ein Mensch Lust oder Befriedigung durch die Zufügung oder das Erleben von Schmerz, Macht oder Demütigung erlebt. Steht bei Wikipedia. Ersetzen wir sexuell durch psychisch oder, das harte Wort sei erlaubt, geistig, und wir haben die Chiffre für den Klimawandel in den Führungsetagen von Politik und Ökonomie, wie hinter den Schaltern der sogenannten Job Center. 2012 hat eine 500.000 Hartz-IV-Bezieher Einspruch gegen Bescheide der Arbeitsagentur erhoben, in einem Drittel der Fälle mit Erfolg. Erhobenen Klagen gab sogar diese deutsche Justiz in mehr als der Hälfte der Fälle recht. Es gehört zu den größten der Weltwunder, dass die Väter dieser Menschenschinder, die Schröders, Steinmeiers, Steinbrücks und Riesters, ungeschoren über die Straße kommen. Im Fall der Jeunesse des Landes freilich fällt Mitleid schwer. Statt wie 68 Folgende auf Weltverbesserer hatten sie seit der Wende auf Millionär studiert, nämlich Betriebswirtschaftslehre. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. Das wären sie auch, wenn sie Soziologie studiert hätten. Vielleicht aber wüssten sie dann, warum. Es war zugegeben, die Enteignung der Proleten nicht das eigentliche Ziel der Agenda 2010, sie war bloß der Weg zur Ausplünderung Europas. Das Dumping der Löhne und des Nebenlöhne genannten Sozialen machte den Siegeszug des deutschen Exportweltmeisters unwiderstehlich. Was Meisterschaft heißt, ist so schwer nicht zu verstehen. Die anderen müssen beim Meister mehr, sehr viel mehr kaufen als der bei ihnen. Haben sie selber nichts zum Markt zu tragen, sind also nicht wettbewerbsfähig, müssen sie das Geld, das der importierte Pofel kostet, irgendwo leihen. Am ehesten bereit, Profit zu gewähren, ist natürlich der Verkäufer, der sich dafür für sein Risiko mit einem hohen Zinsgewinn schadlos hält. Bei 5% sind nach 10 Jahren neben dem Gewinn aus dem Verkauf des Exportguts 50% der Kreditsumme wieder drin. Und immer noch besteht der Anspruch auf die ganze Schuld. Die Agenda 2010 trägt ihren Namen auch deshalb zurecht, weil sie 2010 an ihr Ende gekommen ist. Aus den eigenen Proleten wie aus denen der südlichen, südöstlichen und sogar der westlichen Nachbarländer, aus den Schmarotzern hier also und den Faulenzern dort, ist herausgeholt, was herauszuholen war. Noch im letzten Jahr gingen fast 2/3 der deutschen Exporte in Länder der Europäischen Union. Von Tag zu Tag aber rückdrückt die Exportabhängigkeit nun schlimmer, so schlimm schon, dass ein Innenminister von der CSU seine Landsleute zu beschwören sich genötigt sah, die Kundschaft nicht mit rassistischen Äußerungen zu verprellen. Man müsste schon ein allzu fett geschmierter Weiser sein, die Zahl der Griechen, Spanier, Italiener, die in nächster Zeit den Kauf eines Mercedes, BMW oder Volkswagen erwägen, steigen zu sehen. Auch Träume von märchenhaften Geschäften wie dem Kauf von 60 Kampfflugzeugen des Typs Eurofighter zum Preis von 5 Milliarden Euro, zu dem Merkel und Westerwelle die griechische Regierung noch vor 2 Jahren zu erpressen versucht hatten, sind ausgeträumt. Das Athener Büro der Verkäufer wurde zum Jahreswechsel geschlossen. Das einzig solide Wachstum, auf das der Exportweltmeister in Europa derzeit setzen kann, ist das des Hasses auf die Deutschen. Und wie es Strebern oft geht, weil sie alles besonders gründlich machen wollen, machen sie es auch besonders gründlich falsch. Wer um so vieles wettbewerbsfähiger sein will als die Wettbewerber, schafft mit diesem gleich den Wettbewerb ab und zahlt, weil er um die Konkursmasse keinen Krieg führen kann, obendrein noch einen Teil der Kosten für das Verfahren, die zur Vermeidung von Ungebühren nicht länger in werden können. Trübe Aussichten wären es, hätten wir nicht unsere Kanzlerin. Wenn wir wissen, sprach sie zu süddeutschen Unternehmern, wenn wir wissen, dass mindestens 90% des weltweiten Wachstums außerhalb von Europa stattfinden, dann ist das A und O für unsere Zukunft, dass wir auf den Weltmärkten konkurrieren können und unsere Produkte dort verkaufen können. Außerhalb Europas Regionen zu suchen, die man ausnehmen kann, wie bis gestern die Europäer. Das ist Angela Merkels Agenda 2020, um die Peer Steinbrück gern als Finanzminister sich verdient machen darf.